Die Schlümpfe haben immer Spaß. Schon morgens, wenn der Tag beginnt und jeder Schlumpf ein Liedchen singt, ist gute Laune angesagt. So geht es los an jedem Tag, denn Langeweile kennen wir hier nicht. Bei uns ist immer was los. Schlumpfenland hat jederzeit. Wir sind zu